Es herrscht also in der Sippe eine archaische Ordnung, die das Unglück und Leid mehrt, statt dass sie ihm wehrt. Denn wenn unter dem Druck eines blinden Ausgleichssinns ein Nachgeordneter für einen Vorgeordneten etwas Vergangenes nachträglich noch in Ordnung bringen will, dann ist des Bösen kein Ende. Diese Ordnung behält ihre Kraft, solange sie unbewusst bleibt. Wenn sie aber am Licht ist, können wir sie auf andere Weise und ohne ihre schlimmen Folgen erfüllen. Dann kommen andere Ordnungen zum Zuge, die auch mit Bezug auf den Ausgleich den späteren die gleichen Rechte wie den früheren geben. Ich nenne diese Ordnungen Ordnungen der Liebe. Doch im Gegensatz zur blinden Liebe, die in der Sippe Schlimmes durch Schlimmes auszugleichen versucht, ist diese Liebe wissend. Sie gleicht auf heilende Weise aus und setzt dem Schlimmen durch Gutes ein Ende. An einigen Beispielen sei das verdeutlicht. Zuerst mit Bezug auf die Sätze »Ich folge dir nach« und »Lieber ich als du«. Wenn jemand innerlich solche Sätze sagt, dann lasse ich ihn diese Sätze im Angesicht der Person sagen, der er nachfolgen will, oder an derer Stelle er zu leiden oder zu sühnen oder zu sterben bereit ist. Wenn er dieser Person dabei in die Augen schaut, kann er die Sätze nicht mehr sagen. Denn dann erkennt er, dass auch diese Person liebt und dass sie ein solches Angebot ablehnen würde. Der nächste Schritt wäre, dass er dieser Person sagt, du bist groß und ich bin klein. Ich verneige mich vor deinem Schicksal und ich nehme meines, wie es mir geschenkt ist. Bitte segne mich, wenn ich bleibe und wenn ich dich gehen lasse mit Liebe. Dann ist er mit dieser Person mit einer viel tieferen Liebe verbunden, als wenn er ihr nachfolgen oder ihr Schicksal stellvertretend auf sich nehmen will. Und diese Person wird nun, statt dass sie sein Glück bedroht, wie er vielleicht befürchtet hatte, über sein Glück wachen mit Liebe. Oder wenn jemand einem Verstorbenen nachfolgen will in den Tod, zum Beispiel ein Kind einem früh verstorbenen Geschwister, dann kann es ihm sagen, du bist mein Bruder oder meine Schwester. Ich achte dich als meinen Bruder und als meine Schwester. In meinem Herzen hast du einen Platz. Ich verneige mich vor deinem Schicksal, wie immer es war, und ich stehe zu meinem Schicksal, wie es mir bestimmt ist. Statt dass dann die Lebenden zu den Toten kommen, kommen die Toten zu den Lebenden und wachen über sie mit Liebe. Oder wenn ein Kind sich schuldig fühlt, weil es lebt, während sein Geschwister tot ist, kann es dem toten Geschwister sagen: Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist tot, ich lebe noch ein bisschen, dann sterbe ich auch. Dann hört die Anmaßung gegenüber den Toten auf, und gerade deswegen kann das überlebende Kind leben, ohne sich schuldig zu fühlen. Oder wenn ein Sippenmitglied ausgeschlossen oder vergessen wurde, kann die Vollkommenheit wiederhergestellt werden, indem die Ausgeschlossenen anerkannt und geachtet werden. Das ist in erster Linie ein innerer Vorgang. Dann müsste zum Beispiel eine zweite Frau der Ersten sagen: Du bist die Erste, ich bin die Zweite. Ich erkenne an, dass du für mich Platz gemacht hast. Wenn der ersten Frau Unrecht getan wurde, kann sie hinzufügen: Ich erkenne an, dass dir Unrecht geschah und dass ich meinen Mann auf deine Kosten habe. Und sie kann sagen: Bitte sei freundlich zu mir, wenn ich meinen Mann als meinen Mann nehme und behalte. Und bitte sei freundlich zu meinen Kindern. Bei Familienaufstellungen kann man sehen, wie sich das Gesicht der ersten Frau löst und wie sie zustimmt, weil sie geachtet wird. Dann ist die Ordnung wiederhergestellt und ein Kind braucht sie nicht mehr zu vertreten. Ich bringe noch ein Beispiel. Ein junger Mann, Unternehmer und Alleinvertreter eines Produktes in seinem Land, kommt mit Porsche vorgefahren und erzählt von seinen Erfolgen. Es ist offensichtlich, dass er etwas kann und er hat einen unwiderstehlichen Charme. Aber er trinkt und sein Buchhalter macht ihn darauf aufmerksam, dass er zu viel Geld für private Zwecke aus der Firma nimmt und das Unternehmen dadurch gefährdet. Trotz seiner bisherigen Erfolge hatte er es insgeheim doch darauf abgesehen, wieder alles zu verlieren. Es stellte sich heraus, dass seine Mutter ihren ersten Mann weggeschickt hatte, weil er, wie sie sagte, ein Schlappschwanz sei. Dann heiratete sie den Vater dieses jungen Mannes und brachte aus der ersten Ehe einen Sohn in diese neue Ehe mit. Dieser aber durfte seinen leiblichen Vater in Zukunft nicht mehr sehen. Und bis zu diesem Tag hatte er keine Verbindung zu ihm aufgenommen. Er wusste nicht einmal, ob sein Vater noch lebte. Der junge Unternehmer merkte, dass er sich nicht traute, auf Dauer Erfolg zu haben, weil er sein Leben dem Unglück seines Bruders verdankte, und er fand eine Lösung. Als erstes konnte er anerkennen, dass die Ehe seiner Eltern und sein eigenes Leben in einem schicksalhaften Zusammenhang standen mit dem Verlust, den sein Bruder und dessen Vater erleiden mussten. Zweitens konnte er sein Glück trotzdem bejahen und den anderen sagen, dass er sich ihnen als gleichberechtigt und ebenbürtig zumuten werde. Drittens war er bereit, seinem Bruder einen besonderen Dienst zu erweisen, als Anerkennung seiner Bereitschaft, Nehmen und Geben auszugleichen. Daher nahm er sich vor, den verschollenen Vater seines Bruders ausfindig zu machen und ein Wiedersehen der beiden zu vermitteln. Wo die Ordnungen der Liebe herrschen, hört die Sippenhaftung für geschehenes Unrecht auf. Denn die Schuld und deren Folgen bleiben dort, wohin sie gehören. Und an die Stelle des dumpfen Ausgleichsbedürfnisses im Bösen, das fortzeugend Böses aus Bösem gebiert, tritt nun der Ausgleich im Guten. Er gelingt, wenn die Späteren von den Früheren nehmen, was immer der Preis. Und wenn sie die Früheren ehren, was immer sie sonst noch getan. Und wenn das Vergangene, ob schlimm oder gut, auch vergangen sein darf. Die Ausgeschlossenen bekommen dann wieder ihr Gastrecht. Und statt uns zu ängstigen, bringen sie Segen. Und wir, wenn wir ihnen in unserer Seele den Platz, der ihnen gebührt, auch gewähren, sind mit ihnen in Frieden und fühlen uns, weil wir alle, die zu uns gehören, auch haben, vollkommen und ganz.